Halleluja, Halleluja, Halleluja. Die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Oh, die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Oh, gib ihm die Ehre. Oh, die Herrlichkeit des Herrn ist hier. Gib ihm die Ehre. Oh, oh, oh. Ah, yeah. Ah, oh. Herrlichkeit des Herrn ist hier. Und Jesus sagt, Johannes 11,40, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und mit sehen meint er, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Du wirst sie spürbar erfahren. Du wirst sie in deinem Leben erfahren. Du wirst sie konkret erfahren in Form seines Wirkens. Du wirst sie konkret erfahren in Form seiner Freisetzung. Du wirst sie konkret erfahren in Form von Heilung, von Befreiung, von Wundern. Du wirst sie konkret erfahren. Wenn du nur glaubst, sagt er, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und Glauben ist nicht eine Verstandesakrobatik von unserer Seite, sondern Glaube kommt aus Kapitulation. Glaube kommt aus Hingabe. Glaube kommt aus Loslassen. Glaube kommt aus Fokussierung. Einzig und allein auf ihn. Halleluja. Glaube kommt, wenn du sagst, Herr, ich kann es nicht. Ich brauche dich. Da kommt Glaube. Und die Herrlichkeit Gottes wird erlebbar. Halleluja. Halleluja. Kolosser 3, Vers 1 sagt Paulus, wenn ihr nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz nach oben aus. Wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Glaube heißt auch Ausrichtung. Glaube heißt, ich lasse alles andere fallen und ich ordne mich ihm unter. Ich lasse los und ich richte meinen Blick ganz auf ihn aus. Halleluja. Hoffnung für alle sagt, seht dahin, wo Christus ist. Seht dahin. Vers 2 in der Neues Leben Übersetzung heißt es, denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Also Glaube hat etwas mit Fokus zu tun. Wir leben in einer Zeit, in der Geist dieser Welt es Menschen immer schwerer macht, sich zu fokussieren. Sagen sogar die Psychologen. Das hängt mit den ganzen Medien zusammen, mit Handy, Social Media und so weiter, mit diesen ständigen Ablenkungen. Da werden Strukturen in deiner Seele gegraben, die eine Fahrigkeit bewirken, anstatt Fokus und Konzentration. Aber ich glaube, weißt du, durch die Kraft Gottes, weißt du, das Evangelium ist die Kraft Gottes. Und ich glaube, durch die Kraft Gottes kannst du immer wieder neu frei werden, auch von diesem Geist dieser Welt, von diesem Geist der Ablenkung, von diesem Geist, der dir den Fokus rauben will, von diesem Geist, der dich immer zack wie ein flackerndes Licht hin und her zucken lässt in deinen Gedanken. Also wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du deinen Blick klar ausrichtest. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen hier einige wirklich befreien will, freisetzen möchte von diesem Geist der Ablenkung, von dieser Struktur, ja, nenn es Geist, nenn es eine Struktur in deiner Seele, einfach die, der es schwerfällt, einfach sich auszurichten, sich zu fokussieren. Ja, genau, bleib auf dem Ton, genau. Lass uns einfach völlig im Fokus bleiben. Lass uns wirklich im Fokus auf die Herrlichkeit Gottes bleiben. Also in diesem Fokus ist Befreiung. In diesem Fokus ist Befreiung von Ablenkung. Halleluja. Wer hier im Raum, ich glaube, das ist viele sind, ehrlich gesagt, wer hier im Raum hat mit diesem Geist der Ablenkung zu tun und du möchtest, du öffnest dich gerade jetzt für die Kraft Gottes, um dir diesen Geist aus der Seele, diese Prägung aus der Seele rauszuhauen. Die Kraft Gottes hat die Kraft zu befreien. Die Kraft Gottes hat die Kraft, deine Seele neu zu machen. Dafür ist die Kraft Gottes gegeben. Wer möchte die Kraft Gottes dafür in Anspruch nehmen gerade jetzt? Halleluja. Okay. Halleluja. Dann sprich mir einfach mal nach, indem du deinen Blick auf Jesus richtest. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du mein Helfer bist und dass du die Kraft meines Lebens bist. Und ich lade gerade jetzt deine Auferstehungskraft ein, die mich befreit von jeder Ablenkung. Ich nehme deine Dynamiskraft jetzt in Anspruch für diese Struktur der Ablenkung in meiner Seele, für diese Struktur der Fahrigkeit, der gedanklichen Unkonzentriertheit. Ich nehme deine Kraft jetzt dafür in Anspruch. Ich öffne mein Herz. Ich öffne meine Seele für die Kraft Gottes. Halleluja. Oh, ich kann es spüren. Streck deine Hand aus. Brauch schnell die Ordner. Halleluja. Das ist die Kraft Gottes. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck dich aus. Streck dich aus. Er setzt dich frei. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, oh danke Jesus, danke Jesus, oh danke Jesus, oh Jesus, oh danke Jesus, oh Jesus, empfang es einfach in dich hinein, auch wenn ich dir nicht die Hand auflege, du empfängst es gerade jetzt als Freisetzung. Da ist Freisetzung. Da ist Freisetzung. Oh, da ist Freisetzung von dieser Macht der Ablenkung. Freiheit. Oh, ich rufe aus über euch allen, auch über Livestream. Ich rufe aus über euch, wo der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit. Empfang diese Freiheit. Gerade jetzt, wo auch immer du bist. In dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Oh, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und ich habe noch einen zweiten Eindruck. Ich glaube, dass es noch tiefer geht. Ich glaube, dass einige auch hier sind. Und bei dir ist diese diese Unkonzentriertheit, dieser mangelnde Fokus, nicht nur auf irgendwie eine Prägung jetzt im Natürlichen zurückzuführen durch Social Media oder was auch immer oder durch Gewohnheiten einfach im Informationszeitalter, sondern da ist es tatsächlich so, dass es wie so, das ist dir vielleicht gar nicht bewusst gewesen bis zu diesem Moment, aber durch den Einfluss von außen, durch äußere Einflüsse, sei es dadurch, dass du unter Dinge gegangen bist von anderen Menschen, unter die du nicht hättest gehen sollen, unter Einflüsse, unter Geister, unter Manipulation, unter Kontrollgeister, unter die du vielleicht gegangen bist, wo du drunter gegangen bist, und dadurch ist einfach diese Verwirrung oder diese Unklarheit oder diese Unruhe in dein Herz hineingekommen, und du findest deinen Frieden nicht mehr wirklich wieder. Du findest deinen Fokus nicht mehr wirklich wieder. Ja, selbst wenn du es suchst, findest du ihn nicht wieder, weil da dieser Einfluss ist. Also es gibt Dinge, die wir selber bewirken, aber es gibt auch Dinge, die von außen auf uns kommen. Und wenn wir einfach nur nicht widerstehen und wenn wir einfach nur offen sind, dann kommen die auf uns drauf. Ja. So, nimm das Beispiel in der Bibel. Ahab, König Ahab, hat sich einfach beeinflussen lassen von Isabel. Er hat sich beeinflussen lassen durch diesen Geist der Manipulation, durch diesen Geist der Kontrolle, durch diesen Geist der Lüge, durch diesen Geist der Unausgerichtetheit auf Gott. Er hat sich beeinflussen lassen. Und er hätte Befreiung gebraucht, Isabel natürlich auch, aber er hat es nicht empfangen. Aber du kannst es empfangen durch Jesus. Und wenn du merkst, ja, da ist etwas auf mich draufgekommen, das kann sein durch Dinge bei der Arbeit, es kann sein durch, auch manchmal durch Geschwister, die schräg drauf sind, die irgendwas auf dich drauflegen, und plötzlich ist es wie eine Decke und plötzlich ist einfach dieser Fokus auf die Herrlichkeit weg. Plötzlich kannst du die Herrlichkeit Gottes nicht mehr sehen. Jesus hat es gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Aber Dinge können drüber kommen, auch Anstöße in deiner Seele können das sein. Einfach bei dir Passivität, einfach wo du einfach passiv warst und einfach alles so über dich hast drüber gehen lassen. All diese Dinge können das bewirken, dass einfach etwas wie so ein Schleier auf dich draufkommt. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen wirklich Befreiung freisetzen möchte von diesen falschen Einflüssen auf deine Seele und auf dein Herz. Bleib dir einfach im Hintergrund einfach da voll drauf. Lass uns einfach voll fokussieren. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm mit Klarheit. Komm mit Klarheit. Komm mit Klarheit. Halleluja. Mir ist bewusst geworden, ja, da bin ich unter was drunter gekommen, da bin ich wirklich unter so einen Einfluss gegangen. Vielleicht warst du passiv, vielleicht haben andere stark manipuliert, kontrolliert oder dich mit Sachen beladen oder Sachen über dir ausgekippt oder so irgendwas, und du spürst, ja, da bin ich unter was drunter gekommen. Wen betrifft es? Streck einfach mal deine Hand aus. Kommt einfach mal ganz schnell nach vorne. Es sind einige, aber kommt einfach mal ganz schnell nach vorne, weil Gott möchte wirklich eine Befreiung bewirken in deiner Seele. Gott möchte eine Befreiung bewirken in deinem Herzen. Es kann sogar dein Ehepartner sein. Ja, bei Ahab war es der Ehepartner, war es die Frau. Ja, es kann auch dein Mann sein, was auch immer. Einfach, wo du unter irgendetwas drunter gekommen bist. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Und ihr anderen, streckt einfach eure Hände aus. Ihr seid ja fähig zum Fokus, weil sonst müsstest du hier vorne stehen. Also fokussier dich auf die Herrlichkeit. Jesus, wir fokussieren uns auf dich und deine Herrlichkeit. Du bist der Herr. In dir ist vollkommene Klarheit. Und in dem Namen Jesu Christi nehmen wir jetzt Autorität über jeden Schleier, über jede Unklarheit, über jeden Geist, über jeden Einfluss, auch über jede dämonische Macht, die sich auf diese Söhne und Töchter gelegt hat in irgendeiner Form. Und wir sagen jetzt, Damit zu tun gehabt, dass du über längere Zeit unter Dinge drunter gegangen bist, ohne dass dir das so richtig bewusst war. Aber gerade jetzt hat Gott dich befreit und es wirkt sich auch aus auf deinen Körper. Halleluja. Wen betrifft es hier auf dieser Seite? Halleluja. Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Danke, Jesus. Leg deine Hand drauf. Leg deine Hand auf deinen Magen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Frei, frei, frei, Halleluja. Halleluja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Oh, lass uns nochmal alle unseren Blick auf seine Herrlichkeit richten und lass uns ihn anbeten in seiner Herrlichkeit. Etwas ganz Interessantes, und zwar sehe ich in einen Körper hinein und ich sehe, da ist, ich glaube, so ähnlich hat es der Arzt zu dir gesagt, da ist wie eine Öffnung, wo keine Öffnung sein sollte. Und es braucht da letztendlich ein kreatives Wunder, um das in Ordnung zu bringen. Aber die Herrlichkeit Gottes ist so stark hier heute Morgen. Und so hat er mir das gerade jetzt gezeigt. Und deswegen glaube ich, dass Gott wirklich ein kreatives Wunder bei dir tun möchte. Wer hat so eine Diagnose? So, da ist in deinem Körper, ja. Ha? Ah, nein, nein, jemand, der hier ist. Jemand, der hier ist. Ist das jemand, der hier ist? Halleluja. Das wie bei dir. Okay, komm her. Halleluja. Kannst du mir sagen, was ist es? Da ist ein 2,5 Zentimeter Loch zwischen den beiden Teilen der Sehne. Okay. Halleluja. Vater, du weißt, was da notwendig ist, Herr. In dem Namen Jesu Christi jetzt, während wir in deiner Herrlichkeit stehen, Herr, der Himmel offen ist über uns, sage ich jetzt in deinem Namen, Herr, hole ich diese fehlenden 2,5 Zentimeter, was auch immer es alles braucht, Herr, an Substanz, aber ich hole diese fehlenden 2,5 Zentimeter aus dem Himmel jetzt in dem Namen Jesus und ich setze das ein hier auf der Erde in ihren Körper in dem Namen Jesu Christi jetzt in diesen Schulterbereich. Jetzt. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, du bist der Kreator. Und in deinem Namen spreche ich und sage, es sei eine neue, komplette Szene mit allem, was dazugehört, in dem Namen Jesu Christi. Jetzt. Dieses Loch ist überbrückt durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, jetzt. Substanz, bilde dich, schließe dich, Loch, schließe dich. In dem Namen Jesus, jetzt schließe dich. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Oh, wir beten dich an. Jesus, wir beten dich an. Sag mal, ich bete dich an, Herr. Ich bete dich an, Jesus. Oh. Weißt du, da ist Leben in seiner Präsenz. Da ist Leben, da ist frisches Leben. Das heißt nicht umsonst in Psalm 103, dass sich deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Das passiert in der Gegenwart Gottes. Da ist Leben, da ist Leben, da ist Leben. Halleluja. Seid drauf, Andrea. Halleluja. Da ist Leben. Da ist Leben, Leben, Leben. Durch alle deine Zellen. Durch jede Zelle deines Körpers. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Es ist wie eine stammzellenfrische Kur. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Und jetzt atme einfach mal tief durch in der Herrlichkeit. Weißt du, du atmest nicht nur dieses Gemisch von Sauerstoff und Stickstoff ein, sondern du atmest diese Substanz der Herrlichkeit Gottes jetzt ein. Nimm es tief, tief auf in deinem Körper, in deiner Seele, in Jesu Namen. Halleluja. Und dann darfst du zu deinem Platz gehen und irgendjemand auf dem Weg darfst du sagen, so schön mit dir zusammen in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Halleluja. Und dann hören wir das Wort Gottes jetzt gleich. Öffne dein Herz weit. Meine wunderbare Frau wird uns das Wort Gottes heute Morgen geben. Halleluja. Geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja, danke Jesus. Halleluja. Was für eine wunderbare Gegenwart. Oh. Schön, euch zu sehen. Schön, zusammen in der Gegenwart zu sein. Ist es nicht wunderbar? Ist es nicht das Allerbeste, auf diesem Planeten in seiner Gegenwart zu sein? Ihn aufzunehmen. Stress geht raus und seine Ruhe kommt und sein Frieden kommt und seine Herrlichkeit. Halleluja. Sein Aufatmen in seiner Gegenwart. Du bist hier, um heute wirklich aufzuatmen. Um, ja, es ist schon so viel Befreiung passiert. Halleluja, Heilung. Das ist so wunderbar, weißt du, du bist Gott nicht egal, sondern Gott möchte seine Kinder frei haben, fröhlich, stark, voller Autorität. Halleluja, Jesaja 60,1 sagt er, steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn, sie ist über dir und in dir aufgegangen. Halleluja, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaft, wir sehen es. Aber es ist nicht unser Fokus. Sage mal, es ist nicht mein Fokus. Es ist wichtig, das ist nicht unser Fokus. Die Dunkelheit ist nicht unser Fokus. Da wohnt Gott gar nicht drin. Gott wohnt nicht in der Dunkelheit. Gott wohnt im Licht. Und was bist du? Ja, das müssen wir wissen. Wir sind nicht Finsternis. Wir sind nicht Dunkelheit. Und wir geben Dunkelheit in uns keinen Raum. So wichtig. Wir geben Dunkelheit. Was ist Dunkelheit? Dunkelheit sind Lügen. Lügen des Feindes. Das meiste spielt sich ja hier oben ab. Und das ist wichtig, dass wir Finsternis keinen Raum geben. Nicht in den Söhnen Gottes, nicht in den Töchtern Gottes. Der Feind kommt mit seinen Lügen. Er beschießt uns, natürlich. Das ist sein Job. Aber wir haben einen Retter. Wir haben einen Retter, der all diese Finsternis, all diese Lügen überwunden hat. Und damit haben wir sie überwunden. Er hat es schon gemacht. Weißt du, du bist nicht der Erste, der mit diesen Lügen zu kämpfen hat. Sondern das Gute ist, dass wir wissen, er hat es alles am Kreuz schon besiegt. Er hatte mit all dem zu tun, mit dem wir auch zu tun haben. Nur wurde uns Steroids, sagt man, als er am Kreuz war. Er hat alles abgekriegt. Überleg mal, jeden Gedanken, jede Lüge, jeder Teufel, da gab es keine mehr auf der Welt. Die sind alle, haben sich alle am Kreuz versammelt. Und er hat sie überwunden. Für dich und für mich. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Das ist für uns getan aus Liebe. Aus Liebe. Wie können wir noch mal zweifeln an seiner Liebe? Herr, bist du wirklich für mich? Wenn dieser Umstand jetzt da ist, ja, da kommen die Gedanken, bist du wirklich für mich? Ist Gott für mich? Oder ist jetzt am Ende gegen mich? Was habe ich falsch gemacht? Aber die gute Nachricht ist, Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist gut. Oh, Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist nicht gegen dich, sondern Gott ist gut. Und es heißt in Kolosser 2,9, in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes in leiblicher Gestalt. Und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Du bist zur Fülle gebracht. Du bist nicht zum Mangel, du bist nicht im Mangel ausgeliefert, sondern zur Fülle gebracht. Sag mal, ich bin zur Fülle gebracht. Zur Fülle in Gott. Die Fülle Gottes lebt in uns. Juhu! Je mehr wir das wirklich checken, ja? Dass die Fülle Gottes in uns lebt. Nicht blöde Gedanken sind unser Herr. Nicht Sorgen sind unser Chef. Sondern die Fülle Gottes. Und in der Fülle Gottes gibt es keinen Raum für diese Sachen. Und Halleluja, er hat uns Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Weil ich denke schon, das ist so, also da, deshalb muss sich jeder eigentlich zum Herrn bekehren, oder? Oh, Halleluja, um zu herrschen über diese Sachen, die uns antackern und nicht drunter zu gehen. Der Feind möchte uns immer irgendwelche Kappen aufsetzen. Er will, dass wir untergehen, dass wir uns einschüchtern lassen. Da kommt eine Diagnose oder irgendwas und der Feind will dich einschüchtern und will dich schwach machen. Aber du hast den Herrn, oder? Wir haben den Herrn. Wir haben den Herrn in uns. Der lässt sich nicht einschüchtern. Der weiß schon, wer den Sieg hat. Der weiß schon, wer den Sieg hat. Und deshalb wissen wir auch, wer schon den Sieg hat. Halleluja, der Herr ist größer in uns. 1. Johannes 4,4, größer ist der, der in uns ist, als der in der Welt. Er ist größer. Sag mal zu deinem Nachbarn, er ist größer. Wir müssen uns nicht fürchten. Wenn Furcht anklopft, wir fürchten uns nicht, weil der Größere, ich weiß, der Größere, ich kann mich auf ihn verlassen. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Er ist der Größere in mir. Er lebt in mir. Er liebt mich. Er kann mit jeder Situation umgehen. Egal was ist. Weißt du, egal, das ist so wichtig. Egal was. Er hat schon den Sieg. Er hat schon die Lösung. Da ist schon eine Lösung da. Vielleicht denkst du, boah, wie soll denn das gehen? Musst du auch gar nicht in deinem kleinen Hirn überlegen. Wie war das? Es ist nur bei den Ostfriesen, glaube ich. Wie war der Witz? Ihr seid ja alle keine Ostfriesen. Oh, die am Livestream. Oh, wei. Also sagen wir mal die Hottentotten. Oh, ist rassistisch. Oh, Hilfe, Hilfe. Oh, oh, oh, wei. Um das Gehirn auf die Größe einer Erbse aufzublasen. Das war jedenfalls zum Kinderwitz. Das muss man es aufpumpen. Genau. Genau, ja. Nicht bei dir. Aber das Gute ist, wir müssen uns auch nicht nur auf unser Hirn verlassen, ob es erbsengroß oder wie auch pampelmusengroß ist. Gott hat ein größeres Hirn und einen größeren Geist und er kennt die Gedanken, die er über uns hat. Und das sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um uns Zukunft zu geben und Hoffnung. Er hat Gedanken der Zukunft und der Hoffnung für uns. Halleluja. Das ist eine gute Zukunft, die Gott für uns hat. Weißt du, egal wie jung du bist, egal wie alt du bist, aber er hat eine gute Zukunft für uns. Das ist wichtig, dass wir das meditieren, dass wir nicht meditieren, boah, wird immer schlimmer, es geht irgendwie abwärts, sondern bei ihm geht's aufwärts. Wir sind von denen, die aufsteigen und nicht runtersinken. Zum Verderben. Es ist wichtig, dass wir darüber meditieren. Wir steigen auf und wir steigen nicht runter. Auch wenn die Welt vielleicht runtersteigt. Aber nicht die Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Ah, das ist so gut. Halleluja. Wir haben kein Mangelbewusstsein. Wir können gar kein Mangelbewusstsein haben. Es geht gar nicht. Also wenn wir uns bewusst machen, dass Gott in uns lebt. David hat es schon im Alten Bund erkannt. Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23,1. Mir wird nur manchmal, nur wenn es wirklich hart auf hart kommt, fast nie, mir wird nichts mangeln. Und wenn sich irgendwie ein Mangel vor dir aufbäumt, was sprichst du dann zu dem Mangel? Du bist nicht mein Chef. Der Herr ist mein Hirte. Und deshalb wird mir nichts mangeln. Der Herr ist meine Hirte. Der Herr ist meine Hirte, er hat sich hingegeben für mich. Weißt du, er hat bewiesen, dass er unser Hirte ist. Wenn sich einer am Kreuz hingibt, dann hat er bewiesen. Und dann hat er auch bewiesen, dass er jeder Mangel, der sich irgendwo auftun möchte, dass er schon die Antwort ist. Weißt du, er ist die Antwort darauf. Er ist die Lösung. Es ist alles er. Weißt du, es ist alles er. Es ist alles er. Was feiern wir jetzt? Familie, dass Mama runterkommt. Wir feiern ihn. Wir feiern ihn. Wir feiern Weihnachten. Jesus ist gekommen. Ich glaube, der Werner hat es mal erzählt, was die Leute alle denken, was da alles passiert ist an Weihnachten, glaube ich. Ne? Alle möglichen Sachen. Aber wir wissen es, wir erzählen es überall. Jesus ist geboren worden. Der Retter der Welt. Ohne den wir alle keine Chance hätten. Ohne den wir alle verloren wären. Ohne den das Leben furchtbar wäre. Ohne Hoffnung. Aber wir haben Hoffnung. Wir haben Glauben. Weil unser Retter ist gekommen. In einer Krippe, ganz klein, der König der Welt. Halleluja, wir sind heute noch gar nicht am 24., ne? Aber er ist gekommen, um dich und mich zu erlösen. Aus der Finsternis ins Licht zu bringen, um die ganze Finsternis aus uns rauszubringen. Weißt du, wenn die Leute sagen, der Mensch ist gut, nein, er wird nur gut durch Jesus. Aber dann wird er wirklich gut. Dann kriegt er wirklich eine neue Natur, die durch und durch gut ist. Und es ist deine Natur. Wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du durch und durch gut. Dein Geist, dein Äußeres wird noch verwandelt. Ja, unsere Seele. Aber unser Inneres ist gut und ist passend gemacht. Und wir haben Leben bekommen. Ein Leben über dem Natürlichen. Wenn wir beten, dann erwarten wir übernatürliche Lösung, oder? Erwartest du natürliche Lösung? Ich erwarte übernatürliche Lösung. Dass wir dieses Gebäude abgezahlt haben in so kurzer Zeit, das ist übernatürlich, komplett übernatürlich. Danke, Herr, wir preisen dich. Gott tut übernatürlich und genau in deinem Leben. Lass uns übernatürliche Dinge erwarten. Wenn die Ärzte sagen, hier können wir nichts mehr machen, wir müssen operieren, wir müssen das und das machen, dann sagen wir aber, mein Gott hat noch eine bessere Lösung. Mein Gott hat noch eine bessere Lösung. Er hat die Heilung. Er hat Heilung. Er hat Befreiung. Er ist übernatürlich. Weißt du, als Christen sind wir nicht natürliche Leute, die so ein bisschen aufgepeppt sind mit ein bisschen mal, ja, hier und da ein bisschen Gegenwart Gottes. Nee, wir sind durch und durch von Gott erfüllt. Von Gott erfüllt. Dieser Zeit, du bist von Gott erfüllt. Hab dieses Bewusstsein von Gott, nicht von Umständen, nicht von Dingen sind wir erfüllt, nicht von Symptomen. Auch das ist auch nicht unsere Identität, sondern unsere Identität ist er. Er ist unsere Identität und er hat uns gut gemacht. Er hat uns gut gemacht, er hat dich gut gemacht. Valerie weiß es ganz besonders genau. Juhu, aber ihr auch, oder? Weißt du, dass er dich gut gemacht hat? Gut, dass du eine Frau bist. Oder gut, dass du ein Mann bist. Juhu. Zweifeln wir nicht an unserer Identität. Er hat es gut gemacht. Er hat sich auch nicht vertan. Er hat sich schon was dabei gedacht. Dich genau so zu machen, wie du bist. Und er hat dich gut gemacht. Meditier mal über Psalm 139. Dass du einzigartig gemacht worden bist. Er hat dich einzigartig gemacht. Er hat dich gut gemacht. In sein Ebenbild sind wir gemacht worden. Also Gott hat die Welt geschaffen. Und an jedem Tag heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Und was hat er am sechsten Tag geschaffen? Den Menschen. Und was hat er da gesagt? Sehr gut. Sehr gut. Wenn du nächstes Mal in den Spiegel schaust und denkst, oh. Gerade die Frauen, ne? Die Männer, die haben ja meistens damit kein Problem. Die finden sich immer schön. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Woher habt ihr das eigentlich? Ihr Frauen, ganz besonders, was sagen wir dann, wenn wir in den Spiegel schauen? Sehr gut. Weil damit gibst du Gott die Ehre. Damit gibst du Gott die Ehre. Damit geben wir Gott die Ehre, dass wir sagen, er hat uns gut gemacht. Halleluja, er hat dich gut gemacht. Er hat dich gut geschaffen. Halleluja. Und ich habe so eine wunderbare Bibelstelle gefunden und die ist stark, die steht in Titus 3, 4 folgende und da heißt es, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Güte und die Menschenliebe Gottes ist erschienen in Christus. Was sagt uns das? Wenn die Güte erschienen ist, das heißt, Gott ist gut. Er ist voller Güte. Oh, er ist voller Menschenliebe. Er liebt die Menschen. Er liebt die Menschen. Er liebt uns. Er liebt die, die ihn kennen. Er liebt die, die ihn nicht kennen. Das heißt, er lässt aufgehen, Sonne aufgehen und Regen und so weiter über Gerechten und Ungerechten. Er hat so ein großes Herz. Er hat so ein großes Herz der Liebe. Der Menschenliebe. Und deshalb ist er gekommen, um uns zu retten, weil er diesen Zustand nicht aushalten konnte, dass der Mensch getrennt ist von ihm. Also Gott sehnt sich nach Gemeinschaft mit dem Menschen. Mit Gemeinschaft mit seiner Schöpfung. Gemeinschaft mit dir. Er liebt es, mit dir zusammen zu sein. Oh, weißt du, nimm dir diese Zeit jetzt, Weihnachten, wenn dann mal weniger los ist. Nimm dir die Zeit der Gemeinschaft und mach's einfach. Just go for it. Lass dich nicht einspannen immer für tausend Sachen, die auch schön sind natürlich. Aber wir brauchen diese Zeit in der Gemeinschaft mit ihm, sonst brennen wir wirklich aus. Und Gott hat kein Burnout für uns bestimmt. Gott hat kein Ausbrennen für uns bestimmt. Aber das trifft uns wie Leute der Welt, wenn wir nicht diese Gemeinschaft mit ihm suchen. Und das Gute ist ja, die Gemeinschaft ist ja voller Leben. Die Gemeinschaft ist ja nicht langweilig mit ihm. Sondern die Gemeinschaft ist ja lebendig. Das ist ja Leben. Leben in der Gemeinschaft. Und da bekommen wir neues Leben in der Gemeinschaft. Da spricht er zu uns. Oh, durch sein Wort. Durch sein Wort, in dem Geist und Leben ist. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. Die Worte von Gott. Weißt du, diese Bibel ist kein verstaubtes Buch. Das sind nicht irgendwelche Worte, sondern das sind die Worte Gottes. Die Leben bringen. Und wenn wir es lesen, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und wir nehmen ihn auf und wir nehmen das Wort auf und wir werden verwandelt, immer mehr in sein Bild. Unsere Seele wird verwandelt, unser Körper wird verwandelt, weil jedes Wort, das von Gott ist, Leben ist. Leben ist. Also lass uns diese Zeit nehmen, der Gemeinschaft mit ihm und ihn feiern. Du kannst ja schon überlegen, was du Jesus schenkst. Oder wir überlegen uns doch, was schenken wir jemandem? Jedem in der Familie. Jeder bekommt ein Geschenk. Und was bekommt der Herr von dir? Oh, 365 Tage Gemeinschaft mit dir. 24 Stunden am Tag. Und die Nacht hinzu. Herr, wie wäre es, wenn wir ihm das schenken? Ihm das schenken, Herr, mein Leben. Mein Leben nächstes Jahr. Du kriegst jede Stunde, du kriegst jede Minute. Das ist mein Geschenk an dich. Kam mir gerade, das ist doch wunderbar, oder? Ich glaube, er freut sich riesig. Da ist Jubel im Himmel. Da ist Freude im Himmel. Sie haben's begriffen, mit mir zusammen zu sein. Nimmt nichts weg. Sondern es gibt nur. Es gibt nur. Es gibt Freude, es ist pure Freude. Jesus ist der Freudenmann. Er ist vor seinen Gefährten, er ist gesalbt, war gesalbt und ist gesalbt mit Freude vor allen seinen Jüngern, Gefährten. Das heißt, wenn wir mit ihm zusammen sind und Gemeinschaft haben, was kann dann nur noch passieren? Wir werden voller Freude. Freude. Oh, sag mal, Herr, wenn du sagst, boah, bei mir war es vielleicht die letzte Zeit irgendwie ein bisschen schwierig mit der Gemeinschaft, sag mal, Herr, ich ergreife das ganz neu. Herr, ich ergreife es ganz neu, diese Gemeinschaft mit dir, diese Fülle der Gemeinschaft, diese Freude mit dir zusammen zu sein. Herr, nicht irgendeine sture, stupide Gewohnheit nur irgendwie, das mache ich halt irgendwie, sondern von Leben erfüllt, von Leben erfüllte Zeit mit ihm und aus dieser Zeit und überhaupt, wie gesagt, 24 Stunden lang. Wir machen nichts ohne ihn, wir machen alles mit ihm zusammen. Mit dem kostbaren Heiligen Geist. Oh, der spritzig ist, der nicht langweilig ist. Oh, der tanzt. Und ihr habt es so schön gesehen, weil Hochzeitstanz, das war so schön. Halleluja. feiern mit Gott. Dieses Jahr, wir haben 6-mal Hochzeit gefeiert, ne? Also nicht nur hier, aber auch außerhalb. Aber 6-mal Hochzeit, juhu! Ist es nicht wunderbar? Oh, danke, Herr. So schön, wenn er Menschen zusammenbringt. Wir danken ihm schon für die Hochzeit nächstes Jahr. Halleluja. Unser Gott ist gut. Voller Güte. Voller Menschenliebe. Er hat uns gut gemacht. Und dann heißt es hier in Vers 6, genau, Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er, den Heiligen Geist, hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen. Halleluja. Seid ihr da? Er hat den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen und in uns hinein. Reichlich. Gott ist nicht geizig. Gott hat nicht wenig, sondern Gott ist der Gott der Fülle. Und er hat seinen Heiligen Geist in Fülle uns gegeben. Das heißt, er gibt den Geist ohne Maß. Das heißt, du kannst so viel vom Heiligen Geist haben, wie du möchtest. Möchtest du mehr vom Heiligen Geist? Herr, wir nehmen das. Wir nehmen mehr vom Heiligen Geist. Danke, Herr, heute Morgen. Herr, danke für das, was du uns schon gegeben hast. Und danke, dass der Heilige Geist schon natürlich in uns wohnt. Aber danke, dass da mehr ist, auch für euch am Livestream, dass mehr vom Heiligen Geist, Herr, das mehr. Danke, Herr, für mehr von dir heute Morgen, dass wir ganz erfüllt sind. Weißt du, wie Jesus erfüllt war und wo er hinkam? Was passierte da? Da passierten Zeichen und Wunder. Wollen wir das erwarten, wo wir hinkommen, dass da Zeichen und Wunder passieren? In unseren Familien, wenn wir jetzt an Weihnachten uns treffen, Halleluja, oder wo du bist, weil wir warten, dass der Heilige Geist da reinkommt, Halleluja, in die Familien, die vielleicht Jesus noch gar nicht kennen, dass der Heilige Geist in unsere Feiern reinkommt, in unser Leben reinkommt, in unsere Arbeit reinkommt, in unsere Ehe reinkommt, in unsere Familien, in die Kindererziehung. Er möchte doch überall dabei sein. Wir sind doch niemals ohne Hilfe. Er hat nie gewollt, dass wir das alleine hier machen. Sondern er hat gesagt, ich habe euch einen Helfer geschickt. Den Heiligen Geist. Dass er bei euch ist, Tag und Nacht. Ich habe ihn euch geschickt, um euch Weisheit zu geben, um euch in alle Wahrheit zu führen, um euch das Leben zu geben, damit Ströme lebendigen Wassers aus euch rausfließen. Weißt du, was sich hier drin bewegt, in deinem Inneren? Ströme lebendigen Wassers. Ströme lebendigen Wassers, die hervorkommen in dieser Zeit. Sag mal, ich lasse sie hervorkommen. Ich lasse sie hervorkommen. Wir lassen uns nicht einschüchtern vom Geist dieser Welt, sondern wir lassen den Herrn hervorkommen aus unserem Mund, dass wir Sprachrohre von ihm sind, wo wir hinkommen. Und dass wir diese Ströme rausfließen lassen. Wo wir sind, wenn du einkaufen gehst, wenn du noch bei der Arbeit bist, in deiner Familie. Wir haben diese Ströme lebendigen Wassers. Und es ist der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns befreit von aller Lüge, der uns befreit von aller Finsternis. Wenn irgendwas sich anschleichen möchte oder der uns auch Unterscheidung gibt. Wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen? Spricht dieser Mensch aus dem Geist Gottes, spricht er nicht aus dem Geist Gottes, spricht er die Wahrheit, spricht er nicht die Wahrheit. Wir haben den Heiligen Geist. Wir müssen nicht einfach alles schlucken, ja, was uns so angeboten wird. Muss nicht alles akzeptieren, nicht jeden Gedanken, der dir so angeboten wird, nicht alles akzeptieren, sondern du hast Unterscheidung bekommen. Und du kannst auch bitten, wenn du noch mehr möchtest, Herr, lass mich mehr erkennen oder schneller erkennen, was von dir ist und was nicht von dir ist. Und da kannst du sagen, nein, das nehme ich nicht an, wenn es nicht gut ist, wenn es Unfrieden bringt, wenn es Unruhe bringt, wenn es Schlechtes ist, ist eigentlich gar nicht so schwierig, ne? Muss man eigentlich sagen. Oder? Also von der Unterscheidung. Was sagt Paulus? Worüber denken wir nach? Über das, was wahr ist, was gerecht ist, was wohllautend ist, was einen guten Ruf hat, ist jetzt ein bisschen altmodische Übersetzung. Darüber denken wir nach. Halleluja. Wollen wir darüber nachdenken? Nicht, wie böse die Welt ist, wie böse die Menschen sind. Alles wird immer schlimmer. Oh, sie alle werden immer unfreundlicher. Ich habe neulich mit einer Verkäuferin gesprochen und die sagte, seit Corona sind alle viel unfreundlicher und egoistischer und selbstsüchtiger geworden. Das hat mich getoucht. Ich habe gesagt, das kann ja überhaupt nicht wahr sein. Können wir das so lassen als Christen? Haben wir was dagegen zu setzen? Wohnt die Freundlichkeit Gottes in uns? Die Güte? Die Geduld? Ganz besonders die Geduld. Ja, aber schnell, gib schnell. Schnell bitte, schnell mehr Geduld. Der Friede. Das wohnt alles in uns. Und wir haben was entgegenzusetzen. Weißt du, du musst dich nicht aufregen über Leute, die Jesus gar nicht in sich haben, dass sie jetzt nicht super freundlich sind oder so zum Beispiel. Ich habe den Herrn wirklich gebeten, Herr, auch wenn sie total, und es passiert natürlich, dass jemand voll unfreundlich zu dir ist, an der Kasse oder wie auch, egal. Und dann sagst du, Herr, hilf mir, super freundlich zu reagieren. Hilf mir echt nicht im gleichen Geist zu reagieren. Nicht im, den Zeugen, die denken, die können es mir immer machen, oder? Mit den Christen können sie es ja machen. Das ist nicht der richtige Geist. Sondern wir sagen, wenn jemand nicht sanftmütig, voller Ärger, Wut, was auch immer egal ist, dann danke ich dir, Herr, für den Geist der Sanftmut. Weil die Wahrheit ist, wir siegen und überwinden immer nur im gegenteiligen Geist. Wenn du sagst, also wenn dir jemand unfreundlich kommt und du bist dann noch unfreundlicher, hast du schon mal gemerkt, dass das nicht viel gebracht hat? Die Situation hat sich nicht geklärt oder so, kann man sagen. Denke ich mal, normalerweise. Kam nicht mehr Frieden irgendwie rein. Aber wir haben diesen mächtigen Heiligen Geist. Oh, Halleluja. Wollen wir ihm alles zutrauen? Du, sag nicht, ich kann das nicht. Ja, ich kann das auch nicht aus mir heraus. Wenn jemand voll heftig an mich rankommt, dann nicht was dagegen zu geben. Sondern dann zu sagen, Herr, hilf mir, dass ich wirklich sanftmütig und voller Liebe reagiere. Wollen wir das machen? Nicht dem Feind gegenüber, das ist ganz klar, aber den Menschen gegenüber. Wir lieben die Menschen, wir lieben nicht die Mächte. Wir haben die Autorität, Mächte zu binden. Aber wir sind super freundlich zu den Menschen. Ja? Ganz besonders an Weihnachten, oder? Wir üben das jetzt mal ein für ein paar Tage. Also bei uns zu Hause, muss ich sagen, ja, ich war noch nicht von Neuem geboren, wir sind in die Kirche gegangen, aber noch nicht in dem Sinn wiedergeboren. Und ich muss sagen, an Weihnachten war es bei uns super. Alle haben peinlich drauf geachtet. Das nur freundlich und nur mit Samthandschuhen jeden angefasst und so weiter. Das war wunderbar. Also auf jeden Fall 2 Tage hat es gehalten. Juhu, ist schon mal ziemlich gut, ne? Das haben wir uns richtig vorgestellt, weil ich weiß auch nicht, man hat nicht drüber gesprochen, aber es war ein ungeschriebenes Gesetz. Weihnachten ist Ruhe. Weihnachten ist Frieden, da ballert man sich nicht an, ist man nicht genervt, sondern da ist Frieden. Aber Halleluja, wenn der Heilige Geist einzieht, dann heilt das nicht nur 2 Tage. Ja, Halleluja. Danke, Herr. Also an einer Stelle, jagt dem Frieden mit allen nach. Es ist kein Zeichen von Geistlichkeit, wenn du mit allen in Unfrieden lebst. Habe ich schon gehört. Besondere Geistlichkeit. Paulus sagt ja, was an euch ist, so lebt mit allen im Frieden. Wenn jemand nicht mit dir im Frieden leben möchte, kannst du nichts machen, ja? Aber wir sind die, die den Ton angeben. Das ist so gut. Ich konnte gar nicht anders, weil der war ja so blöd. Doch, wir können anders. Weil wir haben den Herrn, der Herrn in uns. Und der kann es. Und der ist voller Frieden, hat uns den Frieden erkauft, damit wir nicht mehr voller Unfrieden sind. Der hat die Freundlichkeit erkauft, damit die Leute erkennen, auch ja, die Weltleute, boah, da gibt es echt super freundliche Leute. Das sind die Glory Lifer. Ja! Und noch einige andere darüber hinaus. Aber die vor allem auch. Nach dieser Predigt. Nee, wir haben den mächtigen Heiligen Geist in uns. Und er ist diese Freundlichkeit und der möchte mit den Menschen im Frieden leben. Und er ist nicht dauernd auf Krawall gebürstet. Bist nicht auf Krawall gebürstet. Die Welt ist auf Krawall gebürstet. Ganz klar. Aber wir gehen nicht drunter, wir gehen nicht unter diesen Geist. Wir bestimmen, weißt du, du bestimmst, in welchem Geist du leben möchtest. Das ist so gut. Weißt du, wir haben Autorität, wir haben Würde als Söhne und Töchter Gottes bekommen. Und wir können und wir sollen und wir müssen bestimmen, in welchem Geist möchte ich leben. Nicht, boah, kommt so viel von außen und so weiter, da kann ich gar nicht anders, sondern ich bestimme, wie ich lebe. Ich bestimme, was ich hier oben zwischen meinen beiden wunderschönen Ohren befindet. Und was sich da bewegt, das bestimme ich und ich lasse es nicht bestimmen. Ich lasse es nicht von den Medien bestimmen. Ja, wenn man die Fernsehen guckt, wenn man Nachrichten guckt, dann kann man ja gar nicht mehr anders, als sich aufzuregen. Ja, du musst auch nicht 4-mal am Tag Nachrichten sehen. Kleiner Tipp. Es reicht einmal, ja. Und dann sprich rein, wenn dich was aufregt, ja. Weil Aufregen ist immer Ohnmacht. Wenn wir uns aufregen, über was heißt es immer, oh, ich ärgere mich drüber, weil ich irgendwie wie ohnmächtig bin, kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Aber das bringt nicht die Wende. Sondern wenn du merkst, du willst dich über was aufregen, dann sprich rein und sag, im Namen Jesus setze ich das in unserem Land frei. Ich setze das in meiner Familie. Ich setze jetzt Frieden frei in meiner Familie an Weihnachten. Mindestens 2 Tage und dann kommt Verlängerung. Wir verlängern. Dann kommt jetzt Daniel-Fasten, dann sowieso wird alles viel leichter. Dann leben wir alle im Geist. Halleluja. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben seine überfließende Güte und Menschenliebe. Und wir schmecken, Psalm 34,8, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Glücklich sind alle, die sich bei ihm bergen. Wir bergen uns beim Herrn und sind glücklich. Und wir erfahren, dass wir schmecken und sehen, dass der Herr gut ist. Und das Gute ist und das Wichtige ist, dass diese Wahrheit, dass der Herr gut ist, dass wir das nicht von unseren Umständen bestimmen lassen, sondern der Herr ist gut. Und das sagen wir unseren Umständen. Nicht der Herr ist gut, wenn unsere Umstände gut sind. Und der Herr ist nicht so gut, wenn unsere Umstände nicht gut sind. Sondern der Herr ist gut. Der Herr ist gut. Das müssen wir einhauen. Der Herr ist gut. Und der Herr ist immer gut. Und der Herr ist für uns. Und der Herr ist nicht gegen uns, sondern er ist gut. Ob unsere Umstände gut sind oder nicht. Puh. Weißt du, es gibt so eine Freiheit. Es gibt eine Freiheit. Gott will uns frei haben. Er ist gut, daran ändert sich nichts. Daran wird sich in alle Ewigkeit nichts ändern, dass er gut ist. Und wir lassen uns von dieser Güte, von dem es Gott gut ist, bestimmen, unsere Gedanken bestimmen, weil so kommt Frieden. Das heißt aber, Gott ist gut. Okay, ich habe diesen Umstand in meinem Leben. Ich habe diesen Umstand vielleicht in meiner Familie. Aber was wahr ist, und das ist keine oberflächliche Wahrheit, sondern es ist eine tiefe Wahrheit. Gott ist gut. Auch wenn ich nicht alles verstehe, aber Gott ist gut. Und dann kommt Frieden. Und dann kommt Frieden. Und daraus kommt Glaube wieder. Und dann weißt du, okay, Gott ist gut. Meine Umstände sind vielleicht noch nicht alle gut. Aber mit diesem guten Gott, der gut ist, werde ich diese Umstände auch überwinden. Und ich weiß es. Und ich weiß, er gibt mir den Sieg. Er gibt mir den Sieg. Er hat ihn mir schon gegeben. Er hat ihn mir schon gegeben. Er hat ihn mir schon gegeben. Er hat ihn mir schon gegeben. Das ist Leben des Glaubens. Er hat mir schon den Sieg gegeben. Oh ja, eine Bibelstelle lese ich euch noch vor, das ist so wunderbar. In Römer 4,29, das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Es geht um Abraham, unseren Glaubensvater. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Und dann heißt es, und er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern er wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Er wurde gestärkt im Glauben, dass das, was absolut unmöglich aussah, ich meine das wirklich, Sarah 90, eher 100, das ist Kind. Im Natürlichen ziemlich schwierig, aber nicht für Gott. Aber warum? Wie hat er den Zweifel, der ihn natürlich angeflogen hat, ganz klar, wie hat er den überwunden, indem er Gott die Ehre gab, dass das, was Gott verheißen hat, auch tun kann? Halleluja, wollen wir heute Morgen Gott die Ehre geben? Über den Verheißungen, die es in unserem Leben gibt oder in seinem Wort, zum Beispiel von Heilung, von finanzieller Versorgung, von Frieden in unseren Familien, in unseren Beziehungen. Wollen wir diese Verheißung in Anspruch nehmen und nicht daran zweifeln, oh Herr, machst du das? Sondern wollen wir ihm glauben und ihm die Ehre dafür geben. Dass er es schon getan hat und dass er es auch in unserem Fall tut, dass er es in unserem Fall tut, in meinem Fall, in deinem Fall. Er kann nicht anders, als es zu tun. Du bist kein Sonderfall. Wir sind keine Sonderfälle, die aus dem Wort Gottes rausfallen. Ganz wichtig. Du bist da drin, wenn du Christ bist, wenn du Jesus hast. Du bist drin in seinem Wort, das heißt drin in seinen Verheißungen. Und ich glaube, Gott hat so viele Verheißungen. Ich sehe so viel wie über den Köpfen, euren Köpfen, unendlich viele Verheißungen, die noch ausstehen. Die noch ausstehen. Und wir zweifeln nicht daran, dass Gott gut ist. Sondern wir glauben ihm. Sag mal, ich glaube dir, Herr. Ich zweifle nicht durch Unglauben, sondern ich glaube dir, dass was du verheißen hast, dass du es tust in meinem Leben, in meinem Land, in meiner Stadt, dass du eine Erweckung sendest. Halleluja. Wie wir sie alle noch nie gesehen haben. Oh, Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Gott kommt nicht zu spät. Nicht in unserem Leben. Nicht in unserem Land. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Er kommt nicht zu spät. Aber er möchte, dass wir ihm glauben. Und dass wir ihm die Ehre geben. Und dass wir ihn preisen. für die Erfüllung seiner Verheißung, für Heilung, für das, was scheinbar unmöglich ist, dass du sagst, danke Herr, und dir ist es möglich und ich preise dich dafür. Das ist schon, ich preise dich für den neuen Job, den du hast im neuen Jahr für mich. Ich preise dich für den Ehepartner. Wo sind die? Amen. Also nein, das sind jetzt nicht die Verheirateten bitte jetzt, sondern die, die noch keinen haben. Wenn du verheiratet bist, dann freu dich an deinem Ehepartner. Motz ihn nicht die ganze Zeit an. Freu dich, dass Gott dir einen wunderbaren Ehepartner geschenkt hat. Oh, die beiden freuen sich hier ganz doll. Aber ich glaube noch andere, oder? Wir freuen uns alle. Und die, die noch keinen haben, da sag ich wünsche mir einen Ehepartner. Wir wollen wieder Hochzeiten sehen hier, ne? Sag, Herr, den richtigen. Nur jemand, der feurig für Jesus ist, okay? Sonst können wir euch nicht verheiraten. Sorry. Aber sagt, danke Herr. Weißt du, wir können schöpfen aus dem Himmel. Wir können nehmen aus dem Himmel. Er sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Wir nehmen das, was Gott uns verheißen hat. Das, was wir, ja, was er in unser Herz gelegt hat. Die Verheißung Gottes, wir nehmen sie. Streck dich mal aus, sag, Herr, ich nehme die Verheißungen für mein Leben, für meine Ehe, für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz, für meine Gemeinde, für den Leib Christi, für mein Land. Ich nehme diese Verheißung und ich weigere mich zu zweifeln. Ich zweifle an meinem Zweifel. Das ist der einzige Zweifel, den wir uns erlauben. Zweifle an deinem Zweifel, nicht an deinem Glauben. Und ich glaube, dass Gott, was er verheißen hat, tun kann. Er hat vor 100 Jahren gesagt, es wird eine Erweckung geben. In Azusa Street. Es wird eine Erweckung geben, die noch weit drüber hinausgeht, was in der Azusa Street war. Danke, Herr. Wir nehmen das im Glauben, Herr. Wir geben dir jetzt schon die Ehre für das, was du tust. Halleluja. Lass uns mal zusammen aufstehen. Danke, Herr. Oh ja, und streck dich aus, Herr. Wir danken dir. Wir nehmen das heute Morgen im Glauben in Anspruch, Herr. Herr, du bist gut. Deine Güte und deine Menschenliebe sind offenbar geworden, indem du den Retter Jesus geschickt hast, unseren Herrn, unseren Bräutigam, den Schönsten der Schönen, unseren Herrn, den wir so sehr lieben. Herr, den wir so sehr lieben. Herr, du hast ihn gesandt zu uns, um uns alles zu geben und uns mit allem zu beschenken, was wir jemals brauchen. Herr, und wir sagen dir auch heute an diesem Tag wirklich danke für alles, womit du uns beschenkt hast, auch in diesem Jahr. Wir sagen wirklich danke, danke, danke, danke, danke. Wir können deine Wohltaten überhaupt nicht zählen. Herr, das sind viel zu viele. Bewahrung, wo du uns bewahrt hast, wo du uns befreit hast, wo du uns geheilt hast, wo du uns ermutigt hast, wieder neu, als wir down waren, als unsere Gedanken durcheinander waren. Herr, wo du uns wieder ausgerichtet hast. Herr, wir danken dir für materielle Versorgung. Wir danken dir, dass wir alle reich sind im Vergleich zum Rest dieser Welt. Danke, Herr. Herr, wir danken dir das für deine Güte. Und wir danken dir, dass du zu deinem Wort stehst. Und dass wir den gleichen Geist haben, den du Abraham gegeben hast, der nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes zweifelte, sondern, Halleluja, dem glaubte und dem die Ehre gab. Halleluja. Und für das die Ehre gab, was du verheißen hast. Und wir sagen heute Morgen, Herr, wir geben dir die Ehre für all die Verheißungen, die auch noch in unserem Leben ausstehen, für unsere Länder ausstehen. Wir geben dir die Ehre und wir danken dir, dass du der Gott bist, der nicht zu spät kommt, sondern der genau rechtzeitig kommt. Und wir ziehen, wer hat diese Verheißung durch den Glauben und indem wir dir Dank sagen, ins Jetzt hinein, ins Jetzt. Ja, wir haben schon, wir haben schon. Es gehört uns schon, es gehört uns schon. Frieden in unseren Familien, Frieden in unseren Familien, Frieden in unserem Herzen, Frieden in unseren Körpern, Frieden, Frieden. Halleluja, und Frieden in unseren Ländern. Oh, Halleluja, das gehört uns schon. Danke, wir akzeptieren nichts anderes außer den guten Plänen, die du für uns hast und für unsere Länder hast. Die guten Pläne, Licht leuchtet auf. Licht leuchtet auf. Es gab eine Prophetie vor 25, 30 Jahren und da hatte John Molinde, ein Afrikaner, der hat es ganz klar gesehen, der hat dieses Licht gesehen, das aus der Mitte des Kontinents hervorbricht. Halleluja, weißt du, dass wir genau in der Mitte des Kontinents sind? Wir sind genau in der Mitte des Kontinents. Halleluja, aber wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir für das Licht, das du aufbrichst in dieser Zeit in uns. Und es ist immer heller wird, immer heller. Unser Licht strahlt hell, weil du immer stärker in uns bist und aus uns hervorkommst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Wow. Alle seine Verheißungen sind ja und... Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt habt ihr die Gelegenheit, in diese Verheißungen Gottes, die du so überreichlich gehört hast, jetzt auch in der Predigt, wirklich hinein zu säen. Einfach wirklich ein Saatkorn zu säen und zu sagen, Herr, was möchtest du, dass ich hinein sähe in deine Verheißungen? Weißt du, das ist der Boden. Es ist immer so, dass der Boden oder das Saatkorn produziert auch immer gemäß dem Boden. Ja? Und der Boden sind die Verheißungen Gottes. Du säst in das Wort Gottes hinein, du säst in das, was du gehört hast, hinein und das ist der Boden und entsprechend dem Boden produziert das Saatkorn Ernte. Halleluja. Ich glaube, heute Morgen ist ein guter Boden, also würde ich dir empfehlen zu säen, aber du bist natürlich immer frei, bei Glory Life bist du immer frei zu geben oder nicht zu geben, aber frag den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was ist dein Wille jetzt für mich? Und dann darfst du das tun, du darfst hineinsäen, du darfst entweder mit Verpflichtungserklärung hier vor Ort säen oder in Bar säen, einfach wie der Heilige Geist es dir zeigt, Verpflichtungserklärung ist unter deinem Stuhl, kannst dir eine Hälfte in den Eimer reintun, andere Hälfte nimmst du mit nach Hause mit der Kontonummer, dann überweist du in den nächsten Tagen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir auch die Infos eingeblendet. Du kannst per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung geben. Einfach tu das, was er dir gezeigt hat. Und vielleicht an der Stelle, ich meine, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber das kommt gerade so. Einfach vielen, vielen Dank euch allen, die ihr treu, auch speziell alle, die zu Glory Life gehören, die ihr euren Zehnten treu hier in das Vorratshaus hineingebt. All das, was wir tun, wäre nicht möglich durch euch treue Geber, die wirklich einfach auf der Basis des Wortes Gottes im Glauben handeln durch eure Zehntengaben und natürlich auch durch eure Saatopfer und durch eure Gaben darüber hinaus. Einfach jeder Einzelne, der gegeben hat, auch im letzten Jahr. Komm, geben wir mal uns selber einfach allen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Preist den Herrn, das ist einfach super. Vielen, vielen Dank. Okay, und jetzt hast du den Heiligen Geist gefragt, was du jetzt geben sollst. Also gib mir jetzt die Eimer durch und dann tust du, was er dir gezeigt hat. Und während ihr gebt, noch kurz eine kleine Ankündigung auch. Jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst werde ich mein neues Buch signieren, das jetzt rausgekommen ist. Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Du bist dazu bestimmt, ein geistlicher Leiter zu sein. Jeder von uns, egal welche Position du hast, egal welche Position du jemals haben möchtest, du bist bestimmt ein geistlicher Leiter für Menschen um dich herum zu sein. Dieses Buch ist ein wunderbares Geschenk, Weihnachtsgeschenk für jeden, der Jesus in seinem Herzen hat, weil jeder von denen, die Jesus in ihrem Herzen haben, ist dazu bestimmt, ein geistlicher Leiter zu sein. Wenn du dieses Buch vorbestellt hast, schon in den letzten Wochen, kannst du es jetzt hinterher abholen am Büchertisch. Wenn du es nicht vorbestellt hast, kannst du es jetzt kaufen am Büchertisch. Wir haben genügend Exemplare geliefert und ich werde direkt im Anschluss an den Empfang für Neue, wir werden einen kurzen Empfang für Neue noch machen, im Jugendgottesdienstraum, glaube ich, oder im Gebetsraum, genau. Und direkt danach werde ich nach hinten zum Büchertisch kommen und werde da das Buch signieren. Also wenn ich nicht gleich da bin, wenn du es gekauft hast, kannst du erstmal kurz was essen, beim Mittagessen, und dann kommst du nochmal her und dann signiere ich das Buch. Und also nutz die Gelegenheit. Okay? Preis den Herrn. Außerdem noch ein kurzer Hinweis. Wir haben ja jetzt am Heiligabend unseren Weihnachtsfestgottesdienst. Ja? Das wird, ist jedes Jahr immer ganz, ganz besonders. Ich liebe wirklich, inzwischen liebe ich diese Weihnachtsfestgottesdienste. Am Anfang, da hatten wir noch nicht so ganz unseren Stil gefunden, so die ersten Jahre. Da dachte ich immer manchmal, oh meine Güte, muss das sein. Aber die letzten Jahre wirklich so stark. Wir werden auch dieses Mal, wir werden wieder mit einer musikalischen Darbietung starten. Deswegen einfach der Hinweis, seid wirklich pünktlich da. Der Gottesdienst ist ja auch etwas kürzer als normal. Wir schauen, dass wir 16:30, 16:45 zu Ende sind, sodass auch die Familien rechtzeitig zur Bescherung kommen. Aber das wird so richtig, richtig stark. Einmal im Jahr lese ich aus meiner Bibel von 1733 vor. Ja, also das haben wir auch wieder am Heiligabend, ja, als Zeichen, wie tief das Wort Gottes einfach in unserem Land verankert ist. Und das wird eine richtig besondere Sache werden. Also seid da dabei. Und im Anschluss gibt es ja auch, und da könnt ihr euch auch noch anmelden, im Anschluss gibt es für alle die, die vielleicht nicht mit ihrer Familie feiern oder einfach in Gemeinschaft hier mit anderen Söhnen und Töchtern Gottes feiern wollen, eine Heiligabend Weihnachtsfeier drüben im Café. Wir werden da auch dabei sein, jedenfalls die erste Zeit. Und so freuen wir uns, wenn da viele einfach sich noch anmelden. Liste, glaube ich, liegt aus, oder? Genau, also melde dich an. Okay. Gut, okay, Zeugnis haben wir auch noch. Ihr gebt die einmal schon durch? Nein, ihr gebt sie noch nicht durch. Ja, dann gebt sie doch durch. Okay, ich rede und rede und rede. Okay, hier haben wir ein starkes Zeugnis aus einem Glory House. Und zwar schreiben sie hier, Anfang Juni haben wir für eine 85-jährige Frau gebetet. Sie hatte Parkinson, Herzprobleme, schlechte Augen und hörte schlecht. Und ihr linkes Bein war sehr eingeschränkt. Sie konnte nicht richtig auf dem Bein stehen und ist mit Krücken gelaufen. Jetzt haben wir sie wieder getroffen und die Frau läuft ohne Krücken, ohne Hörgerät, ohne Brille und hat kein Parkinson mehr. Halleluja, das nenne ich wirklich rundum Heilung. Preis den Herrn. So gut, ha? Halleluja. Liegt hier gerade jetzt noch, das gibt's auch neu, da wollte ich auch noch drauf hinweisen. Sabrina hat hier mit Hilfe auch eines kompetenten Rechtsanwaltes eine interessante Broschüre gemacht. Und zwar, ich meine, niemand denkt gerne dran, dass er eines Tages mal diese Erde verlässt, aber es ist trotzdem wichtig, dass du ordnest, was mit deinem Vermögen passiert, wenn du eines Tages stirbst. Und viele sind sich gar nicht dessen bewusst, dass du die Möglichkeit hast, tatsächlich auch über dein Testament es zu regeln, dass du auch Spenden an gemeinnützige Vereine, sprich in das Reich Gottes, machen kannst mit deiner Erbschaft. Also du kannst dem Reich Gottes Dinge hinterlassen. Und ich finde, man sollte davon Gebrauch machen, insbesondere wenn man selber keine, ich weiß, ich meine, irgendwelche Erben hat immer jeder, aber es kommt immer darauf an, ne, was für Erben das so sind. Ne? Und also ich meine jetzt nicht, wie brav sie waren, sondern ja, wie nahe sie dir auch stehen und so weiter. Also du hast die Möglichkeit, tatsächlich auch über dein Testament es zu regeln, auch an gemeinnützige Vereine, zum Beispiel an Glory Life Zentrum, zu geben, ein Vermächtnis zu machen. Und alle wichtigen, auch rechtlichen Infos darüber findest du in diesem wunderbaren Flyer, den wir zusammengestellt haben. Informationsbroschüre zu Nachlass und Testamentspenden findet sich am Infoständer. Also nur dieser Hinweis, okay? Preis den Herrn. Wir wollen keine Beerdigungen im neuen Jahr. Amen. Nur Hochzeiten, Taufen. Und trotzdem ist es gut, wenn du die Dinge regelst, solange du sie regeln kannst. Ja? Genau, preis den Herrn. Weil eines Tages ist jeder dran. Das muss man auch dazu sagen. Ja, ist so. Ja, weißt du. Ja, ich fand es jetzt spannend. Wir hatten am Freitag vor einer Woche hatten wir die Beerdigung von unserer wunderbaren Erika, die mit 82 zum Herrn gegangen ist. Und am Samstag hatten wir die Hochzeit. Ja. So nah liegen manchmal die traurigen und die fröhlichen Anlässe nebeneinander. Aber das ist das Leben. Amen. So ist es einfach vom Herrn. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streck einfach deine Hände aus, Vater. Wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gesät hat, der gegeben hat, einfach in diesem Bewusstsein. Ja, deine Verheißungen sind Ja und Amen. Und deswegen gilt auch deine Verheißung gemäß deinem Wort, dass du uns in allem, alle Zeit, alle Genüge gibst, sodass wir überreich sind, immer weiter überreich sind zu jedem guten Werk. Alles, wo du möchtest, dass wir investieren, da sind wir dazu befähigt, Herr. Danke dafür, Vater. Das ist deine Verheißung, darauf stellen wir uns. So ist es in Jesu Namen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Amen. Gut. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Teil heute. Und zwar wollen wir zusammen das Abendmahl feiern. Ihr dürft die Tische reinbringen. Und ich möchte noch mal kurz anknüpfen, auch beim Abendmahl jetzt, möchte ich kurz anknüpfen auch an meine Überleitung vorhin, wo es ja um Fokus ging. Ja, und Jesus hat etwas gesagt, als er das Abendmahl eingesetzt hat, was ihr alle kennt, diesen Satz kennt ihr alle, aber ich möchte ein bisschen mal euer Blick darauf lenken, was das bedeutet. Und zwar sagt er in Lukas 22, Vers 19, er sagt, und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ja, und das Gleiche hat er dann auch in Bezug auf den Kelch gemeint, dies tut zu meinem Gedächtnis. Sag mal zu den Nachbarn, dies tut zu seinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, was sagt Jesus hier? Jesus sagt, er hat das Abendmahl eingesetzt aus einem ganz entscheidenden Grund, nämlich damit wir uns immer wieder auf das fokussieren, was er für uns getan hat. Und weißt du, das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir uns fokussieren auf die Herrlichkeit Gottes, und das haben wir am Anfang ja getan, auch bei der Überleitung, und das tun wir generell, wir fokussieren uns auf die Herrlichkeit Gottes, wir richten uns auf das aus, was droben ist, dann bedeutet es immer auch, dass wir uns ausrichten auf das Erlösungswerk von Jesus. Denn tatsächlich, das sagt uns die Bibel, können wir in der Bibel sehen, im Zentrum der Herrlichkeit, was übrigens mein vorletztes Buch ist, im Zentrum der Herrlichkeit, da findest du das auch. Ja, im Zentrum der Herrlichkeit ist tatsächlich oder steht tatsächlich das stellvertretende Opfer von Jesus Christus für uns. Steht im Zentrum der Herrlichkeit. Woher weiß ich das? Lies mal nach Offenbarung Kapitel 4 und 5. Schau dir an, wie Johannes die Herrlichkeit Gottes beschreibt. Zuerst beschreibt er den Vater auf dem Thron. Er beschreibt die sieben Geister um den Thron herum. Er beschreibt die Blitze und die Donner und die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten. Er beschreibt den Thron. Er beschreibt einfach diese extreme Herrlichkeit. Und dann sagt er in Offenbarung 5, da ist er immer noch in dieser Beschreibung der Herrlichkeit, die er sieht. Und dann sagt er Offenbarung 5, Vers 6, und ich sah inmitten des Thrones. Das ist interessant, das ist nur in der prophetischen Schau möglich. Er sieht etwas inmitten des Thrones, also im Zentrum der Herrlichkeit. Wenn etwas das Zentrum der Herrlichkeit ist, dann ist es inmitten des Thrones. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet. Amen. Das heißt, im Zentrum der Herrlichkeit findet sich das geschlachtete Lamm. Jesus hat mal vor einigen Jahren zu mir gesagt, er hat gesagt, wann immer du dich von meinem Kreuz, von meinem Leiden, von meinem stellvertretenden Leiden für die Menschheit entfernst, dann entfernst du dich von mir. Jesus will nicht, dass wir uns von ihm entfernen. Deswegen hat er das Abendmahl gegeben und gesagt, hey, dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut mit anderen Worten, um euch zu fokussieren auf das Zentrum der Herrlichkeit. Dies tut, um euch zu fokussieren auf das, warum ihr überhaupt die Herrlichkeit Gottes erleben könnt. Amen. Also wenn du auf die Herrlichkeit schaust, ich sag's so, wenn du auf die Herrlichkeit schaust, dann siehst du in der Herrlichkeit immer auch noch das Kreuz. Und umgekehrt gilt auch, wenn du auf das Kreuz schaust, dann siehst du im Kreuz immer auch schon die Herrlichkeit. Weil dort am Kreuz hat Jesus die Wunden und die Striemen dieser Menschheit und die Verdammnis und die Finsternis dieser Menschheit gewandelt in Herrlichkeit. Wenn du auf das Kreuz schaust, dann siehst du hinter dem Kreuz die Herrlichkeit. Wenn du auf die Herrlichkeit schaust, dann siehst du in der Herrlichkeit das Kreuz. Also das ist der Grund, warum wir draußen hier im Foyer die Herrlichkeitswand haben, die goldene Herrlichkeitswand, und warum wir hier im Hauptsaal das Kreuz haben. Weil durch das Kreuz geht's in die Herrlichkeit. Amen. Unser ganzes Leben als Christen, letztendlich, wenn du es geistlich betrachtest, unser ganzes Leben als Christen bewegt sich immer zwischen Kreuz und Herrlichkeit. Amen. Du erlebst dein Kreuz in dieser Welt. Jesus hat ja gesagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Nicht sein Kreuz, sondern unser Kreuz. Ja? Du erlebst dein Kreuz in dieser Welt als Teil seines großen Kreuzes, wenn du durch Dinge durchgehst. Aber du erlebst auch in dieser Welt, wenn du den richtigen Fokus hast, dann erlebst du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben als Teil seiner großen Herrlichkeit. Amen. Kreuz und Herrlichkeit gehören aufs Engste miteinander zusammen. Halleluja. Beides gehört zusammen. Und Jesus hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit anderen Worten, im Abendmahl fokussieren wir uns, richten wir uns aus auf das Zentrum der Herrlichkeit. Wir richten uns aus auf den zerbrochenen Leib. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Aber, weißt du, wir fokussieren uns nicht einfach nur auf Heilung, sondern die Heilung ist durch seine Striemen. Seine Striemen wurden verherrlicht zur Auferstehungskraft, die Heilung bewirkt. Amen. Das heißt, in dem Moment, wo du dich fokussierst auf seinen zerbrochenen Leib, fokussierst du dich damit auch auf die Herrlichkeit, die Heilung bewirkt. Deswegen passieren im Abendmahl immer viele Heilungen und Wunder, weil wir uns fokussieren. Das ist nichts anderes. Also das, was wir vorher im Lobpreis, durch Lobpreis getan haben, uns fokussiert auf die Herrlichkeit Gottes, das tun wir im Abendmahl, indem wir diese beiden Elemente uns vor Augen halten. Der zerbrochene Leib und das vergossene Blut. Halleluja. Deswegen mach dich bereit, gerade jetzt dich zu fokussieren. Ja, komm einfach an einen Tisch. Hier vorne sind Tische, da hinten sind Tische, überall im Raum verteilt sind Tische. Also geh auf einen Tisch zu, nimm dir ein Stück Brot oder Matzen und nimm dir einen Becher, entweder mit Wein oder mit Saft, steht dran, was ist. Und dann gehst du damit wieder an den Platz und dann lass uns wirklich uns fokussieren auf das, was Jesus getan hat. Lass uns fokussieren auf das geschlachtete Lamm, das im Zentrum der Herrlichkeit ist. Wenn du über Livestream zuschaust, dann nimm dir einfach jetzt ein Stück Brot, nimm dir einen Becher mit Saft oder Wein und feier mit uns einfach dieses Abendmahl. Halleluja. Halleluja. Reicht's für jeden? Okay, da hinten sind die Tische noch umlagert. Okay, hat jeder? Gut. Dann lass uns als erstes, lass uns das Brot hochhalten und lass uns wirklich unseren Fokus darauf richten. Und Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns das zum daran denken gestiftet hast, Herr. Um unseren Blick auszurichten, Herr, auf das Zentrum unserer Erlösung, Herr. Durch deine Striemen ist uns Heilung geworden. Dein Leib wurde zerbrochen, damit unserer ganz werden würde. Herr, die Herrlichkeit fließt aus dem zerbrochenen Leib, Herr. Ja, im Zentrum deiner Herrlichkeit steht das geschlachtete Lamm. Und von diesem geschlachteten Lamm geht die ganze Herrlichkeit des Himmels aus. Von diesem geschlachteten Lamm geht die ganze Heilungskraft des Himmels aus. Von diesem geschlachteten Lamm geht die ganze Erneuerungs- und Wiederherstellungskraft, die Auferstehungskraft des Himmels aus. Und wir richten unseren Blick auf deinen zerbrochenen Leib, Jesus. Und wir danken dir für deinen zerbrochenen Leib. Wir danken dir, dass du dich hast schlagen lassen, Herr. Wir danken dir, dass du dir die Striemen hast schlagen lassen durch die römischen Soldaten. Wir danken dir, dass du stellvertretend für uns durch dieses furchtbare Leiden hindurchgegangen bist, Herr. Herr, damit wir deine Herrlichkeit erfahren können. Wir tun es im Gedenken, wir tun es in der Ausrichtung auf dich. So essen wir dieses Brot, so nehmen wir deinen zerbrochenen Leib in uns auf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke dir, Jesus, dass gerade jetzt hier auch Heilung passiert im Raum, Herr, dass wirklich deine Auferstehungskraft, Herr, durch, ja, gerade jetzt durch Blutgefäße läuft, Herr, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Herr, dass es läuft durch die Arterien des Herzens gerade jetzt, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, dass, ja, Harnwege durchflutet werden, Herr, von deiner Auferstehungskraft gerade jetzt, Herr. Danke, Herr, dass wir durch deine Wunden geheilt sind, Herr. Danke, Herr, dass Nerven neu zum Leben kommen, wo sie taub geworden sind, Herr. In Jesu Namen, Herr, wir danken dir für deine heilende Kraft, die hier im Raum ist, Herr. Danke, Herr, dass du jemanden berührst mit dem grauen Star, Herr, da wo der Schleier war. Danke, dass dieser Schleier verschwindet, Herr. Danke dafür, Vater. Danke für dein Wirken. Danke, Herr, dass ein perforiertes Trommelfell gerade jetzt sich schließt, übernatürlich. Halleluja. Und dass diese Person wieder normal hört, in dem Namen Jesu Christi, Herr. Danke für deine heilende Kraft, Herr, die vom Kreuz, von Golgatha fließt, die aus deinen Striemen fließt, Jesus. Wir preisen dich, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir halten das Blut Jesu hoch, den Becher. Wir richten unseren Blick darauf aus. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dein Blut vergossen hast für uns, stellvertretend für uns, als uns, Herr. Herr, sodass wir unser altes Leben ablegen können und neues Leben empfangen können, Herr. Danke, Jesus, dass du uns durch dein Blut Vergebung gegeben hast und uns Reinigung gegeben hast. Du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Wenn da noch irgendwas in deinem Leben ist, was du Jesus noch nicht bekannt hast, gerade jetzt, irgendeine Sünde, irgendetwas, was du falsch gemacht hast, bekenne es ihm gerade jetzt und sein Blut wird dich reinigen. Ja, im Angesicht seines vergossenen Blutes kannst du das loswerden, was dich bedrückt hat. Kannst du Verdammnis loswerden? Kannst du Anklage loswerden? Kannst du Sünde loswerden? Gerade jetzt in diesem Moment, tu das einfach, ja, wenn der Heilige Geist dir das zeigt. Bitte ihn einfach um Vergebung. Es braucht da kein großes Ritual, es braucht da kein langes Gebet, sondern du nimmst das im Glauben, was im vergossenen Blut von Jesus für dich enthalten ist. Er vergibt dir und er reinigt dich. Halleluja. Danke, Jesus, für dein neues Leben, Herr. Danke, Herr, dass indem wir diesen Wein oder diesen Saft aufnehmen, Herr, nehmen wir wieder neu diesen Austausch in uns auf. Wir nehmen dein Blut in uns auf. Wir nehmen dein Leben in uns auf. Wir vereinigen uns durch Ausrichtung, indem wir uns ausrichten darauf, indem wir es uns vor Augen halten und indem wir es aufnehmen, sogar in unserem Körper, Herr. Danken wir dir, Herr, dass dieses Bewusstsein in uns, dieses neuen Lebens, die Oberhand gewinnt, ganz neu, Herr, dieses Lebens der Freiheit, dieses Lebens der Herrlichkeit, dieses Lebens in Vergebung, dieses Lebens in Frieden, wie Irina gepredigt hat, dieses Lebens in der Freude Gottes. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Wir danken dir für dein Blut und wir trinken es, Herr, im Glauben an das, was du getan hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns trinken. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Pass mal auf, bleib mal einen Moment stehen, weil ich spüre das gerade so. Wenn du hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit, wirklich ein Sohn oder eine Tochter Gottes zu sein, ja, nicht nur Vergebung empfangen ist entscheidend, sondern du brauchst dieses neue Sein, du brauchst dieses Leben. Im Blut ist das Leben. Und wenn du jetzt heute hier so rausgehen würdest, wie du bist, dann wärst du in dieser Unsicherheit, du wärst nicht in dieser Gewissheit, wirklich als Sohn und als Tochter Gottes über diese Erde zu gehen. Ja, dann ist ganz wichtig, dass wir zusammen wirklich ein Gebet sprechen, ja, weil die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund Jesus als unseren persönlichen Herrn und Erlöser bekennen und wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass er aus den Toten für uns auferstanden ist, dann werden wir errettet. Und ich möchte einfach gerade jetzt an dieser Stelle mit dir und für dich beten, damit du hier rausgehst mit dieser Gewissheit. Jawohl. Ja, wenn ich heute sterben würde, wir haben vorher gesagt, wir wollen keine Beerdigungen, aber wenn ich heute sterben würde, dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich bei Jesus sein würde. Wenn du diese Gewissheit nicht 100% in deinem Herzen hast, dann gerade jetzt lass uns ein Gebet zusammen sprechen. Wenn dich das betrifft, dann streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, wer einfach dieses Gebet jetzt mitbeten will, wer jetzt mit mir da beten möchte, streck einfach deine Hand weit aus, sodass ich sehen kann. Einfach, wenn du hier im Raum bist und du sagst, jawohl, das ist für mich heute Morgen. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst auch deine Hand heben. Ich sehe sie zwar nicht, aber wir werden gleich dieses Gebet beten und ich nehme dich mit rein. Halleluja. Ist jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt, dass du da mit mir und für mich betest. Gott sieht deine Hand da drüben. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da? Trau dich einfach. Sei mutig. Trau dich einfach. Er outet dich. An der Stelle ist es wichtig, dich zu outen, weil Jesus hat auch gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Okay? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, jetzt ist mein Moment. Ich möchte das jetzt festmachen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich möchte, dass du da mit mir betest, für mich betest jetzt an dieser Stelle. Ist da noch jemand? Streck einfach deine Hand weit aus, sodass ich es sehen kann. Okay? Halleluja. Gut, ich sehe eine Hand hier im Raum. Halleluja. Ist noch jemand? Habe ich noch jemand übersehen? Ich schaue nochmal gerade. Halleluja. Danke, Jesus. Jeder, der einfach seine Hand gehoben hat oder du spürst, ja, das ist für mich. Komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und wir wollen hier zusammen beten und wir wollen es hier zusammen festmachen. Komm einfach nach vorne und wir wollen zusammen beten und wir geben ihm einen kräftigen Applaus. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust, du bist mit reingenommen. Hallo, grüß dich. Wie heißt du? Jens. Hi, grüß dich. Preis den Herrn. Halleluja. Lass uns einfach alle unsere Augen schließen und lass uns zusammen einfach dieses Gebet beten. Lass es uns festmachen, auch wenn du dieses Gebet schon mal gebetet hast, dann einfach jetzt zur Unterstützung derer, die es noch nicht gebetet haben, lass es uns zusammen beten. Lass uns sagen, Vater, in dem Namen Jesus, ich glaube mit meinem Herzen, dass du Jesus Christus gesandt hast. Ihn gesandt hast. Wegen meiner Sünde ist er ans Kreuz gegangen. Und er ist wieder auferstanden aus den Toten, damit ich ein neues Leben haben kann. Und ich sage, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche dein neues Leben. Vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Und mach jetzt mein Leben neu. Ich empfange jetzt dein neues Leben, Herr. Danke, Vater, dass du mich von heute an dein Kind nennst. Amen. Amen. Vater, segne Jens gerade jetzt, Herr, im Namen Jesu Christi. Herr, segne ihn, Herr. Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Vater, und in dem Namen Jesus spreche ich dir zu, Jens, du bist sein geliebter Sohn. Er hat Gefallen an dir gefunden, deswegen hat er dich gezogen, deswegen ist er gekommen, um jetzt in deinem Leben einzuziehen. Dein Leben komplett neu zu machen und in dir diese Gewissheit zu bewirken, jawohl, du bist sein Sohn. Und nichts und niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen. nichts und niemand kann sich mehr zwischen dich und deinen Vater stellen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Werk. Danke, Vater, für dein Werk, auch an jeden, der über Livestream zuschaut. Halleluja, ich segne dich mit dieser Liebe des Vaters, ich segne dich mit dieser Liebe Gottes, ich segne dich mit dieser Gewissheit in deinem Herzen, jawohl, ich bin ein Kind Gottes, jawohl, ich gehöre zu ihm, er gehört zu mir. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast, zum ersten Mal vielleicht in deinem Leben oder um wirklich einen Neuanfang mit Jesus zu machen, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net und dann wollen wir dir was Kleines zuschicken und dir was schenken und einfach auch mit dir Kontakt aufnehmen und gerne auch für deine Anliegen beten. Schreib uns einfach eine Mail an wunder@glorylife.net. Okay? Halleluja.